aufgepasst, Brüder und Schwestern, das ist die Story von Wilhelm Tell. Papa Tell, Papa Tell war ein großer Held. Papa Tell ist bekannt auf der ganzen Welt. Papa Tell traf den Apfel ganz genau. Das war eine Schau. Papa Tell hat sich nie rasiert, aber er hat im Leben viel riskiert. Papa Tell schwärmte nur für die Natur und für Whisky pur. Cheerio, cheerio, rief die ganze Schweiz, von Basel bis zum Genfersee. Cheerio, sagte Schiller auch seinerseits, der Tell, der ist okay. Papa Tell war ein großer Held. Papa Tell ist bekannt auf der ganzen Welt. Papa Tell traf den Apfel ganz genau. Das war eine Show. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Siehst du den Hut dort auf der Stange? Cheerio, cheerio, rief die ganze Schweiz, von Basel bis zum Genfersee. Cheerio, sagte Schiller auch seinerseits, der Tell, der ist okay. Papa Tell war ein großer Held. Papa Tell ist bekannt auf der ganzen Welt. Papa Tell traf den Apfel ganz genau.